Ein englisches Sprichwort sagt, Politik schafft seltsame Bettgenossen. Das soll heißen, dass politische Notwendigkeit oder was man dafür hält, Bündnisse erzwingen kann, deren Partner normalerweise nicht daran denken würden, auch nur eine kleine Strecke Weges miteinander zu gehen. Ein solches von den politischen Umständen erzwungenes Zweckbündnis war in der Bundesrepublik die Große Koalition der Jahre 1966 bis 1969. Es gibt Leute, die es für möglich oder gar unumgänglich halten, dass in Bonn in absehbarer Zeit abermals eine Große Koalition zustande kommen wird. Helmut Kohl und Willy Brandt wären in der Tat seltsame Bettgenossen. Ehe es in dieser oder anderer personeller Besetzung dazu kommt, sollte sich die Öffentlichkeit über Wesen und Wert eines solchen Parteienbündnisses Klarheit verschaffen. Was ist eine Große Koalition? Der Name lässt darauf schließen, dass es auch andere Koalitionen gibt. Koalition heißt Bündnis. In der internationalen Politik spricht man von Koalitionen nur in Kriegszeiten. In der Innenpolitik schließen Parteien Koalitionen, um gemeinsam regieren zu können, weil keine von ihnen eine dafür ausreichende Mehrheit besitzt. Entbehrlich sind Koalitionen nur in Zwei-Parteien-Systemen wie in Großbritannien, wo sich in den letzten 150 Jahren Konservative und Liberale, später Konservative und Labour in der Regierung abgewechselt haben. Ausnahmen haben dort bisher nur die Regel bestätigt. In den meisten anderen Demokratien sind Koalitionsregierungen die Regel. In der parteipolitisch sehr zersplitterten Weimarer Republik nannte man Große Koalition ein Bündnis aus Sozialdemokraten, Zentrum und den beiden liberalen Parteien, die alle vier eindeutig auf dem Boden der Verfassung standen. In der Bundesrepublik hat es die absolute Mehrheit einer Partei erst einmal gegeben, für die Union von 1957 bis 1961. Sonst gab es Koalitionen der Union mit einer oder mehreren kleinen Parteien oder der SPD mit den Freien Demokraten und eben einmal die Große Koalition zwischen Union und Sozialdemokraten. Sie erklärte sich damals aus dem Zustand der Parteien. Die Union stellte zwar seit 1965 die weitaus stärkste Fraktion, war aber in anderthalb Jahrzehnten Regierungszeit verschlissen und besaß in Ludwig Erhard einen gewiss populären, zum Kanzler aber nicht geeigneten Nachfolger des schon zu Lebzeiten legendären Adenauer. Die Freien Demokraten hatten in Erkenntnis dieser Lage und angesichts großer Meinungsverschiedenheiten in den eigenen Reihen im Herbst 1966 die Koalition aufgekündigt. Sie besaßen jedoch nicht genug Mandate, um für eine Koalition mit den Sozialdemokraten eine tragfähige Mehrheit zu bilden. So blieb, wollte man nicht vorzeitig den Bundestag auflösen, wovor die Union zurückscheute, nur die Große Koalition zwischen Union und SPD. Sie verschaffte beiden Partnern unmittelbare Vorteile. Die Union konnte als stärkste Fraktion weiter den Kanzler stellen, die Sozialdemokraten aber wurden von den Christdemokraten endlich als regierungsfähig auch im Bund anerkannt. Hier ist nicht der Ort, die Geschichte jener Großen Koalition darzustellen. Wohl aber muss festgehalten werden, dass heute, wenn überhaupt, andere Gründe für eine Wiederholung des Experimentes sprechen. Ehe wir darauf eingehen, wollen wir kurz über die Risiken sprechen, die allgemein mit einer Großen Koalition verbunden sind. Das größte Risiko liegt in einer fundamentalen Uneinigkeit der Koalitionspartner in wichtigen Sachfragen. Da keiner der beiden annähernd gleich starken Partner seinen Willen gegen den anderen durchsetzen kann, kommt es leicht zu unbefriedigenden Kompromissen, die den sachlichen Notwendigkeiten nicht entsprechen. Oder wichtige Themen werden, wie man das Ende der 60er Jahre nannte, ausgeklammert und damit auf die lange Bank geschoben. Das bewirkt in kürzester Zeit einen solchen Stau ungelöster Probleme, dass schließlich die Auflösung der Koalition der einzige Ausweg bleibt. Das zweite Risiko liegt im Fehlen einer effektiven Opposition. 1966 entsprachen die 49 Abgeordneten der Freien Demokraten gerade 10% des Bundestages. Von einer Kontrolle der Regierung kann da kaum mehr die Rede sein. Dadurch wird die Regierung dazu verführt, ohne Rücksicht auf Andersdenkende zu handeln. Die Opposition aber wird auf die Straße verwiesen, was Unruhe und Missstimmung in der Öffentlichkeit zur Folge hat. Schließlich kann es zu Verwirrung und Ratlosigkeit der Wähler kommen, die bei der nächsten Wahl nicht mehr wissen, wie sie Zustimmung oder Missfallen zum Ausdruck bringen sollen. Welchem Koalitionspartner kommt Verdienst oder Schuld an Erfolgen oder Misserfolgen der Regierung zu? Eindeutige Wählerentscheidungen werden dadurch erschwert oder unmöglich gemacht. So hatten die beiden Partner der kleinen sozialliberalen Koalition nach der Bundestagswahl von 1969 kaum mehr Mandate als 1966. Diesmal aber gab die Unlust über die Große Koalition den Ausschlag. Wenn trotz der überwiegend negativen Erfahrungen in den späten 60er Jahren in Bonn wieder von der Möglichkeit einer Großen Koalition gesprochen wird, so gilt es nach den Ursachen zu fragen. Eine der Ursachen ist die Enttäuschung mancher Politiker über das Ausbleiben dessen, was im Sommer 1982 großspurig als Wende der deutschen Politik angekündigt worden war. Die kleine Koalition zwischen Union und Freien Demokraten hat, das kann man jetzt schon sagen, nicht gehalten, was sie versprochen hatte. Hier braucht nicht untersucht zu werden, worauf das im Einzelnen zurückzuführen ist. Die wichtigste Ursache dürfte das gestörte Verhältnis zwischen den beiden Unionsparteien sein, das wiederum eine Folge der Eigenwilligkeiten des CSU-Vorsitzenden Strauß ist. Eine weitere Ursache des Ausbleibens einer wirklichen Wende dürfte darin zu sehen sein, dass die Sachprobleme, mit denen die Sozialliberalen in den letzten Jahren ihrer Koalition nicht mehr fertig geworden sind, die gleichen geblieben und zum Teil noch schwieriger geworden sind, ohne dass die jetzige Regierung wesentlich andere Erkenntnisse für ihre Lösung besitzt als ihre Vorgängerin. Es gibt Lösungen, aber diese werden nicht von parteipolitisch-ideologischen Faktoren bestimmt, sondern von den Sachproblemen selber. Allerdings erfordern solche Lösungen so viel Mut und so große Mehrheiten, wie sie weder im bürgerlichen noch im sozialdemokratischen Lager allein vorhanden sind. Die äußere Sicherheit, die Arbeitslosigkeit, die Umweltgefährdung und die elektronische Revolution verlangen Entscheidungen, die von breiten Mehrheiten verantwortet werden müssen. Dazu waren die Sozialliberalen ebenso wenig in der Lage, wie heute die christdemokratisch-liberale Koalition die Kraft dazu aufbringt. Mindestens die grundlegenden Entscheidungen müssen von den beiden großen Parteien gemeinsam verantwortet werden, wobei es den beiden kleinen Fraktionen im Bundestag überlassen bleiben muss, ob sie sich von Fall zu Fall anschließen wollen. Erst wenn die Weichen auf den wichtigsten Gebieten gestellt worden sind, kann das Parlament zu seinem gewohnten Wechsel der Parteien zwischen Regierung und Opposition zurückkehren. Wenn also die Notwendigkeit einer großen Koalition gegeben zu sein scheint, so darf nicht übersehen werden, dass eine solche nur erfolgreich sein könnte, wenn mindestens zwei oder drei Bedingungen von beiden Koalitionspartnern im Voraus akzeptiert werden. Dies sind erstens und vor allem die einvernehmliche Bereitschaft beider großer Parteien, umfassende Reformen unserer sozialen und möglicherweise auch politischen Ordnung vorzunehmen. Wird eine große Koalition nur, wie es 1966 der Fall war, aus Verlegenheit errichtet, so ist sie von vornherein zum Scheitern verurteilt. Der gegenwärtige Zustand in Hessen ist ein weiteres Beispiel für oder vielmehr gegen eine große Koalition. Dort gibt es Mehrheitsschwierigkeiten, weil die SPD die absolute Mehrheit knapp verfehlt hat und die von der CDU Huckepack in den Landtag beförderte FDP als Partner kaum in Frage kommt. Holger Börner hat, obwohl es viel Selbstverleugnung erforderte, richtig gehandelt, das Angebot der CDU zu einer großen Koalition abzulehnen und stattdessen mit den Grünen über einen Modus Vivendi zu verhandeln. Das mag nur eine brüchige Grundlage für die Regierung in den kommenden Jahren ergeben. Eine große Koalition hätte indessen wahrscheinlich, ähnlich wie seinerzeit in Bonn, die Lähmung der Regierung bewirkt. Denn es besteht in wichtigen Fragen der hessischen Politik keinerlei Konsens zwischen Sozialdemokraten und CDU. Ob ein Konsens im Bund heute schon zu erreichen wäre, ist ungewiss. Vielleicht muss der Druck der Sachprobleme noch viel härter werden, ehe eine wirkliche Bereitschaft zu notwendigen Reformen sich einstellt. Erleichtern ließe sich diese Bereitschaft vermutlich, wenn die Partner einer großen Koalition diese auf die Hauptfragen der nächsten Jahre beschränken könnten. Über diese wird gleich noch zu sprechen sein. Es müsste grundsätzlich möglich sein, dass die beiden großen Parteien sich darauf verständigen, ihre Zusammenarbeit auf Probleme ersten Ranges zu begrenzen und weniger wichtige Dinge, soweit sie nicht aufgeschoben werden können, dem freien Spiel der parlamentarischen Kräfte zu überlassen. Hier ein Beispiel. Die unumgänglich nötige Neuverteilung der Arbeit kann nur von beiden großen Parteien gemeinsam verantwortet werden. Dagegen sollte eine etwa nötig werdende Novellierung der Straßenverkehrsordnung der Entscheidung jedes einzelnen Abgeordneten überlassen bleiben. Hierzu eine Fußnote. Vielleicht könnte sich daraus langfristig sogar eine heilsame Neuerung entwickeln, dass nämlich Lebensfragen des Gemeinwesens von den großen Parteien gemeinsam beantwortet werden müssen, während alle anderen Angelegenheiten ohne Fraktionszwang der vom Grundgesetz gewollten, von den Fraktionen aber eher verhinderten als geförderten Gewissensentscheidung der einzelnen Abgeordneten überlassen bleiben. Darauf kann man hoffen, aber man kann es noch nicht in die Erwartung der nächsten Zukunft einbeziehen. Darum muss eine dritte Bedingung erfüllt werden, wenn eine große Koalition im Bund erfolgreich sein soll. Zu der inhaltlichen Beschränkung der Aufgaben, mit deren Lösung sich die große Koalition beschäftigen soll, muss eine zeitliche Begrenzung treten. Das wird nicht einfach sein. Bis sich die Einsicht in die Notwendigkeit einer großen Koalition durchgesetzt haben wird, dürfte mindestens die Hälfte der jetzigen Legislaturperiode vorüber sein. In 2 Jahren kann aber nicht genug getan werden, um die wichtigsten Reformen so weit zu fördern, dass sie als unwiderruflich gesichert gelten können. Dafür wird eine weitere Wahlperiode erforderlich sein oder jedenfalls weitere 4 Jahre. Dann stellt sich nämlich die Frage, ob sich die großen Parteien durch einen Wahlkampf in ihrer Arbeit stören lassen oder lieber durch verfassungsänderndes Gesetz ausnahmsweise die Wahlperiode dieses Bundestages um 4 Jahre verlängern wollen. Beide Lösungen würden von allen Beteiligten ein hohes Maß von Gemeinsinn verlangen. Einerseits müssten die an der großen Koalition nicht beteiligten Grünen und Freidemokraten auf einen Gang nach Karlsruhe verzichten. Andernfalls müssten die großen Parteien unter Verzicht auf einen Wahlkampf ihre Wähler auffordern, möglichst ebenso zu stimmen wie 4 Jahre vorher. Die eine wie die andere Lösung erscheint nur zumutbar, wenn in dieser Wahlperiode bereits deutlich würde, dass die große Koalition imstande sein würde, den ihr zugefallenen Auftrag zu erfüllen. Worin bestände dieser Auftrag? Er umfasst vor allem 4 Aufgaben. Am wichtigsten ist die Neuordnung unserer Arbeitswelt. Es ist heute nicht mehr ernstlich strittig, dass die Überwindung der Massenarbeitslosigkeit durch wirtschaftliches Wachstum nicht zu erreichen ist. Ob das Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren bei 0, 1 oder auch 2% liegen wird, wirkt sich auf die Erträge der Unternehmen aus, verändert aber die Arbeitslosigkeit wenig oder gar nicht. Vielmehr ist anzunehmen, dass die noch längst nicht beendete elektronische Revolution zu immer neuen Rationalisierungsschüben führt, die weitere Arbeitsplätze in der Fertigung ebenso wie in der Verwaltung vernichten werden. Inzwischen gewinnt immerhin die Einsicht an Boden, dass eine Neuverteilung der Arbeit, verbunden mit einer Verkürzung der Arbeitszeit, das einzige erfolgversprechende Mittel zur Minderung oder doch fühlbaren Linderung der Massenarbeitslosigkeit ist. Wie aber diesbezügliche Maßnahmen im Einzelnen aussehen können oder müssen, ist unklar und droht zu einer verhängnisvollen sozialpolitischen Konfrontation zu führen. Für einen Teil der Arbeitnehmer und vor allem für die Gewerkschaften ist die 35-Stunden-Woche zu einer magischen Größe geworden, während sie für die meisten Unternehmer ein Schreckgespenst darstellt. Hier ist nicht der Ort, um Vorzüge und Nachteile der 35-Stunden-Woche zu erörtern. Sie wird wahrscheinlich bei vollem Lohnausgleich ebenso wenig zu haben sein, wie andererseits das Beharren der Arbeitgeber auf der 40-Stunden-Woche nicht durchzuhalten sein wird. Was die Verkürzung der Arbeitszeit angeht, so wird man wahrscheinlich die Wochenarbeitszeit ebenso wie die Lebensarbeitszeit in eine Neuordnung einbeziehen müssen. Mindestens ebenso wichtig ist jedoch die Neuverteilung der Arbeit überhaupt. Da Automatisierung und Rationalisierung die Menge der von Menschen zu verrichtenden Arbeit ständig verringern, wird diese anders als bisher auf arbeitswillige Menschen verteilt werden müssen. Das Recht auf Arbeit ist eine schöne Sache, die nicht aufgegeben werden darf. Niemand kann aber ein Recht auf mehr Arbeit geltend machen, als objektiv vorhanden ist. Wo bisher von Vollbeschäftigung gesprochen wurde, war damit immer zugleich Vollzeitbeschäftigung gemeint. In diesem Sinne wird es Vollbeschäftigung nicht mehr geben. Falls sie überhaupt wieder erreichbar ist, so vermutlich nur als Teilzeitbeschäftigung für alle. Der Zeitpunkt ist abzusehen, an dem Arbeitnehmer und Beamte nur noch ausnahmsweise 8 Stunden am Tage beschäftigt sein werden. Es sei nochmals gesagt, dass es hier darum geht, nicht Rezepte zu finden, sondern das Ausmaß der Problematik sichtbar zu machen, deren Lösungen nicht mehr nach dem bisherigen Schema gefunden werden können. Insbesondere sind diejenigen naiv, die da meinen, die Neuverteilung der Arbeit könne oder müsse gar allein den Tarif- oder Sozialpartnern überlassen bleiben. Hier geht es nicht um Tarifverträge, sondern um eine Neuordnung des Arbeitslebens in unserem Lande, die notwendigerweise weitreichende Auswirkungen auf andere Gebiete des gesellschaftlichen Lebens haben wird. Diese Neuordnung ist primär Sache der politischen Organe des Gemeinwesens. Was diese Veränderungen angeht, so sagen manche Leute, wir seien auf dem Wege zur Freizeitgesellschaft. Das klingt sehr schön und mag sogar richtig sein, aber was heißt das eigentlich? Gemeint ist eine Gesellschaft, in der die Arbeit nicht mehr oder längst nicht mehr in dem bisherigen Maße im Mittelpunkt steht. Eine Gesellschaft, in der die Menschen über den weitaus größten Teil ihrer Zeit frei verfügen können. Die Frage, wieder eine Frage vor allem an die Politiker, ist nun, in welchem Umfang es den Menschen freistehen soll, ihre Freizeit ausschließlich nach ihrem Belieben zu gestalten. Schon bei dieser Frage wird sich mancher empört zu Wort melden, um gegen die Absicht einer staatlichen Verplanung der Freizeit des einzelnen Bürgers zu protestieren. Eine solche Verplanung wäre in der Tat abwegig. Hinter der eben gestellten Frage verbirgt sich etwas anderes. Bisher hat der arbeitende Mensch etwa 1/3 bis 2/5 seines Tages der Arbeit gewidmet, die zugleich eigenen Lohnerwerb und gemeinnützige Leistung darstellt. Bei einer Neuverteilung der Arbeit ständen dem Einzelnen täglich neben 8-stündigem Schlaf 10 bis 12 Stunden Freizeit zur Verfügung. Trotzdem würde er ein ausreichendes Einkommen haben. Aber seine gemeinnützige Leistung würde auf 4 oder 5 Arbeitsstunden schrumpfen. Hier stellt sich den Politikern die Aufgabe, die Interessen des Gemeinwesens wahrzunehmen. Das könnte zum Beispiel dadurch geschehen, dass alle Bürger bis zum Alter von 50 oder 55 Jahren verpflichtet werden, einen Teil ihrer Freizeit für freiwillige Dienstleistungen zugunsten der Gemeinschaft aufzuwenden. Diese Verpflichtung zu Freiwilligkeit ist nur scheinbar ein Widerspruch. Ihr liegt die Tatsache zugrunde, dass die Freizeitgesellschaft nur lebensfähig sein wird, wenn sie auf Freiwilligkeit beruht. Das heißt, auf dem freien Willen ihrer Bürger, auch ohne zusätzliche Bezahlung, öffentliche Aufgaben zu erledigen, die anders nicht oder nicht ausreichend wahrgenommen werden. Dabei wird es sich insbesondere um Aufgaben handeln, die dem zwischenmenschlichen Bereich angehören. Altenhilfe und Jugendhilfe, Beratungen der verschiedensten Art und vielfältige Leistungen, die dazu dienen, die Lebensqualität der Menschen zu steigern. Darunter fallen auch Tätigkeiten zugunsten der Dritten Welt. Es liegt auf der Hand, dass mindestens in einer langen Übergangszeit der Appell an den Gemeinsinn der Bürger nicht immer ausreichen wird. Deshalb muss es eine staatliche Verpflichtung zu solcher im Prinzip und in der Auswahl des Arbeitsgebietes freiwilligen Tätigkeit geben. Wiederum können Einzelheiten hier nicht erörtert werden, doch dürfte klar sein, dass auch die Ordnung der uns bevorstehenden Freizeitgesellschaft eine Aufgabe der politischen Führungsorgane ist und von breiten Mehrheiten getragen werden muss. Gleichzeitig mit dieser Neuordnung unserer Sozialverfassung, in dieser unabdingbaren Gleichzeitigkeit liegt ein besonders starkes Argument für eine große Koalition, muss Entscheidendes geschehen, um der Zerstörung der Umwelt Einhalt zu gebieten. Das wird ohne eine Grundsatzentscheidung über das Verhältnis oder den Vorrang von Ökologie und Ökonomie nicht möglich sein. Bis vor kurzem hielten viele Leute die Anliegen und Forderungen der Grünen für liebenswerte Steckenpferde politischer Sonderlinge, die man nicht weiter ernst zu nehmen brauche. Das Waldsterben hat diese Betrachtungsweise unmöglich gemacht. Selbst wirtschaftspolitische Optimisten können jetzt nicht mehr übersehen, dass der Umweltschutz zu einer Überlebensfrage unserer Gesellschaft geworden ist. Nicht nur der Industrie werden Auflagen gemacht werden müssen, die viele Unternehmer zunächst als unzumutbare Opfer ablehnen durften. Jeder einzelne Bürger wird, angefangen bei der notwendigen Verteuerung des Autofahrens, Einschränkungen einer häufig missverstandenen Freiheit hinnehmen und finanzielle Opfer bringen müssen, die sein Leben merklich verändern können. Jeder von uns wird früher oder später einsehen, dass Karl Friedrich von Weizsäcker recht hatte, als er vor Jahren sagte, die Beseitigung der Schäden, welche unsere Zivilisation angerichtet hat, werde mehr kosten, als der Aufbau dieser Zivilisation insgesamt gekostet habe. Neben diesen mehr oder minder innenpolitischen Problemen nehmen sich Entscheidungen zur äußeren Sicherheit, die uns seit Monaten bis zur Ausschließlichkeit beschäftigen, fast harmlos aus. Trotzdem werden die Schwierigkeiten, die sich im Zusammenhang mit einer immer dringlicher werdenden Reform des Nordatlantikpaktes und der Europäischen Gemeinschaft einstellen dürften, ebenfalls ein Ausmaß erreichen, das diesbezügliche Entscheidungen von einer einzelnen Partei oder auch von einer kleinen Koalition allein nicht mehr verantwortet werden können. Die heutige Friedensbewegung ist möglicherweise erst der Anfang einer Entwicklung, deren Ende nicht abzusehen ist. Ähnliches gilt für die neuerdings in Bewegung geratenen deutsch-deutschen Beziehungen. Der künftige Platz beider deutscher Staaten in Europa und ihre Beziehungen zueinander werfen Fragen auf, die nicht leicht zu beantworten sind. Bundestagswahlen der bisherigen Art, bei denen weniger Sachentscheidungen als Personen und allenfalls Ideologien im Vordergrund stehen, geben mit ihren Ergebnissen wenig Auskunft darüber, welche Entscheidung von einer wie großen Mehrheit der Bürger getragen wird. In einer Zeit, da schicksalhafte Entscheidungen sich häufen, verliert die Parteipolitik notwendigerweise an Bedeutung. Wenn wir hier die Meinung vertreten haben, dass eine sachlich und zeitlich begrenzte große Koalition besser als jede der beiden großen Parteien für sich allein oder mit einem kleineren Partner die sich aufdrängenden Entscheidungen treffen könnte, so bedeutet das nicht, dass wir die damit verbundenen Risiken unterschätzen oder eine große Koalition in absehbarer Zeit für wahrscheinlich halten. Dagegen spricht zurzeit nicht nur die wahrscheinlich noch härter werdende Konfrontation der beiden großen Parteien. Es gibt auch personelle Schwierigkeiten. Helmut Kohl wird nach seiner bisherigen Leistung als Regierungschef für den Posten des Kanzlers einer großen Koalition mit den von Willy Brandt geführten Sozialdemokraten kaum in Betracht kommen. Beide müssten dann in den Hintergrund treten. Beste Voraussetzungen böte ein Bundeskanzler Richard von Weizsäcker mit einem Vizekanzler Jochen Vogel, die sich eventuell in der Führung ihres Amtes abwechseln könnten. Aber bis die Frage spruchreif wird, sitzt Richard von Weizsäcker längst in der Villa Hammerschmidt. Trotzdem erscheint es richtig, sich mit der Möglichkeit einer großen Koalition schon jetzt zu beschäftigen. Zwar ständen dann im jetzigen Bundestag 437 Abgeordnete der Koalition nur 61 Vertretern von FDP und Grünen gegenüber. Die Gefahr, dass oppositionelle Abgeordnete bei solchen Mehrheitsverhältnissen ihr Interesse an der parlamentarischen Arbeit verlieren würden, darf nicht gering eingeschätzt werden. Verknüpft damit ist die Gefahr, dass die Regierung der Arroganz der Macht verfällt und im Bewusstsein ihrer breiten Mehrheit der Versuchung zu autoritärem Handeln erliegt. Diese Risiken könnten aber in Kauf genommen werden, wenn die von einer großen Koalition getragene Regierung die vorher erwähnten Reformaufgaben ernstlich in Angriff nehme. Zudem wären diese Gefahren geringer, wenn die Große Koalition sich selbst den vorher erwähnten inhaltlichen und zeitlichen Begrenzungen unterwürfe. In beiden großen Parteien, wie auch bei der Opposition, müsste sich ein neues Selbstverständnis des Parlaments durchsetzen, dass nämlich die Mehrheit der von ihr getragenen Regierung nicht zu bedingungsloser Gefolgschaft verpflichtet, sondern dass das Parlament insgesamt dazu berufen ist, die Arbeit der Regierung zu kontrollieren und nötigenfalls zu korrigieren. Das setzt allerdings voraus, dass genügend Bürger begreifen, was auf dem Spiel steht und dass wir die Zukunft mit herkömmlichen Methoden nicht bestehen werden. Auf NDR 3 hörten Sie einen politischen Essay von Helmut Lindemann zu der Frage, was spricht für eine große Koalition? Es sprach der Autor, die Redaktion hatte Werner Hill.